Vor allem dann, wenn sie sehr steil sind, Wasserfälle ziemlich laut, weil es das nass zum größten Teil unten auf die Steine haut. Die Armbanduhr beschränkt sich nur im Regelfall auf leises Ticken. Denn wäre sie laut und schlecht gebaut, würde ich sie dem, der sie verkauft, brustwendend wieder schicken. Der Affe hüpft von Ast zu Ast, es scheint grad so, wie es ihm passt. Und hin und wieder durch den Mund steckt er Bananen in den Schlund. Manchmal, da legt er sich auch hin, selbstverständlich macht das Sinn, weil sich im Liegen gut verdaut, was man zuvor im Stehen gekaut. So geht das Tag aus, Tag ein. Für Menschen wird das wohl nicht sein. Den Affen jedoch macht das froh. Der Affe, ja, der lebt halt so. Im Wasser schwamm ein toter Ast, benutzt von einem Frosch zur Rast, beobachtet vom Krokodil, das ebenfalls im Wasser still wartete auf fette Beute. Doch die war sehr spärlich heute, so entschloss es sich, den Happen schnell mal so vom Ast zu schnappen. Der Frosch jedoch, der sah das kommen und ist ganz schnell davon geschwommen. Auch Frauen haben meist zwei Beine, können stehen und gehen damit alleine. Ich frag mich nur, weshalb sie diese kriegen. Tun sie doch, was sie am besten können. Normalerweise nur im Liegen. Am schönsten kann's für mich nur sein, bin ich zu Haus mit mir allein. Trink ein Gläschen ganz in Ruhe, mit niemandem zu teilen, kann tun und lassen, was ich tue, auch im Müßiggang einmal verweilen, ohne dafür Böses zu ertragen, kann ich doch über mich nicht klagen. Deshalb, mein Freund, so frage ich dich, was wäre ich wohl ohne mich? So manches Weib hat wenig mehr zu bieten als ein bisschen Schönheit und zwei Titten. In ihrem Kopf jedoch herrscht Dunkelheit, Schwachsinn, Einfalt, Eitelkeit. Und dennoch denkt sie von sich vehement, obwohl kaum klüger als ein Sack Zement, dass sich alles um sie dreht. Mein Gott, ist die Schlampe blöd.